ich glaube, mir fehlt ein Zahn. Oh, meinst du echt? Er fühlt sich so an. Ja, hört man ja. Also ich habe, glaube ich, noch alles. Du auch, Jürgen? Ja. Natürlich, hast du ja auch nichts gemacht. Ja, stimmt ja. Wenig, aber gesprochen habe ich. Sag mal, können wir uns nicht irgendwo ausruhen, wo es ein bisschen wärmer ist? Nee. Wieso nicht? Ja, das weiß ich leider auch nicht. Ach so. Wenn man in Mitte auschillt, dann hier im Montbijou Park. Mhm. Ach so. Und wieso ist dann hier sonst keiner? Ist vielleicht noch nicht so die Zeit. Also, du weißt ja, in Berlin, wenn du da sagst, da fängt um 7 an, dann kommen die alle erst um 9. Jetzt ist allerdings schon nachts. Müssen sie eigentlich nicht arbeiten hier? Was heißt denn Sie? Na? Seit wann sitzen wir uns denn? Ich meine doch die Leute. Ach so. Ja, natürlich müssen die Leute hier auch arbeiten. Ja, aber anscheinend nicht. Doch. Nina, wir arbeiten ja beim Radio. Ach so, da arbeitet man dann nicht so kontinuierlich, oder wie? Na kontinuierlich ja. Beim Radio arbeite ich seit 1992. Kontinuierlich im Sinne von täglich natürlich. Ach so. Mensch, mir fällt dabei ein, dass ich da ja vielleicht mal eure Hilfe in Anspruch nehme. Könnte. Unsere Hilfe? Wofür denn? Naja, das ist so. Ich hatte da meine Bekannte. Deiner Bekannten willst du helfen? Wie kommst du Nein, da die hat immer erzählt, sie will zum Radio. Ach so. Ja und? Naja, die hat mich da beeinflusst. Ich wollte dann auch immer irgendwann zum Radio. Und wo bist du normalerweise? Na, jedenfalls nicht beim Radio. Ach so. Ach so, du meinst, du würdest da auch gerne was machen. Genau so sieht's nämlich aus. Und warum bietest du das an? Ja. Weil du so irre Gestaltungsdrang hast? Nee, na, weil ich im Moment auch mal wieder was machen muss. Was heißt im Moment? Na, jetzt hier zur Zeit. Jetzt, wo du hier in Berlin bist, meinst du? Genau. Ach so. Ich muss doch irgendwas arbeiten. Was musst du denn arbeiten? Na, irgendwann, wo ich Geld verdiene. Wie denn? Ja, irgendwann beim Radio eben. Ach so. Beim Radio gibt's aber verschiedenste Tätigkeiten. Genau, das wollte ich doch wissen. Was kann man denn da machen? Der Tontechniker. Tontechniker. Das ist was Reelles. Hab ich doch aber keine Ahnung von. Was weniger technisch. Investigativer Journalismus. Journalismus kann man da auch machen. Ja. Ist aber eher was für Fortgeschritten. Was machen denn die Anfänger? Naja, News. Der Anfänger. Genau, Nachrichten. Genau. Nachrichten vorlesen kann ich doch auch nicht. Klar. Kommt drauf an. Worauf denn? Wie es sich anhört. Meinst du, Icke könnte da den Ansprüchen genügen? Da musst du den ORB fragen. Hab ich doch schon mal gemacht. Ehrlich? Ja, die haben mir gesagt, das wäre aussichtslos. Mit wem hast du denn da gesprochen? Weiß ich nicht mehr. Das war eine Frau, die hat gesagt, meine Stimme ist nicht used. Gibt's doch wohl nicht gerade. Deine Stimme ist doch ideal. Die ist wirklich richtig warm. Ist eine richtige Nachrichtensprecherstimme. Ehrlich? Ist ja im Grunde eine Stimme, die jetzt gewissermaßen den Uterus ersetzen kann. Naja, verglichen mit deiner? Bin Radiomoderator. Wollen die Frauenarzt. Ihr meint also, ich sollte das nochmal probieren? Ja, na, aber unbedingt. Ja, klar. Da müssen wir aber, glaube ich, noch ein bisschen üben. Ja, naja, kann man ja du machen. Du musst das noch üben, würde ich ja, sagen. Meine ich, ja, am besten gleich anfangen. Aber wo kriege ich jetzt auf die schnelle Nachrichten her? Ach so, ist natürlich eine gute Frage. Kann ich das sonst nicht üben? Fällt mir jetzt gar, aber sieht man jeden Tag in der Zeitung praktisch. Stimmt, in der Zeitung gibt es ja auch immer Nachrichten. Genau. Da vorne auf der Bank liegt doch eine Zeitung. Stopp, liegt man auf. Wird jetzt natürlich nicht so aktuell sein. So ist natürlich scheiße. Ich warte ja immer ab, bis die Nachrichtenlage entsprechend ist. Womit wartest du da ab? Mit den Nachrichten in seiner Sendung, weißt du? Immer um halb sind Nachrichten. Genau. Ob was passiert ist oder nicht, immer um halb sind Nachrichten. Ja. So. Jetzt brauchst du natürlich noch ein Bett. So ein Bett. Ja. Ach, hab ich ja sogar dabei. Toll, was denn für ein Bett? Toll. Sogar die komplette Verpackung. Super. Verpackung? Auf meiner Not-CD. Ach, von deiner Arbeit. Hast du dein CD-Walkman dabei, Jürgen? Ja, logisch. Ich glaub, super, hier liegt mal ein. Und dann machen wir Nachrichten. Ja. Zum Üben brauche ich das auch alles. Ja, logisch, wirklichkeitsnah muss man. Jetzt sagt dir jeder Nachrichten. Mal her, die Kopfhörer. Jürgen, du musst es natürlich auch das Wetter machen. Das mach Wetter ich? Machen heißt Wetter lesen, oder was? Genau. Ach, weißt du, was mich immer interessiert? Wie das wo wäre? Wenn ich quasi jetzt in Angermünde wäre. Da wärst du in Uckermark. Wo man da jetzt, ob man da überhaupt Fritz hören kann? Hast du eine Ahnung? Ja, logisch. Komisch, was dich so interessiert. Ich denke, ich soll jetzt hier Nachrichten lieber lesen. Lieber Freund, stell dir doch mal vor, du wärst in der Prignitz. Was würdest du da jetzt total gerne wissen? Da vielleicht, wie ich da Fritz höre?